Zum 64. Jahrestag des Sieges im Großen Vaterländischen Befreiungskrieg wurde am 21. Juli in der Sporthalle Nampo das nationale Turnier der Taekwondo-Meister um den Pokal Junsung eröffnet. Die Funktionäre der betreffenden Bereiche, die Sportler und Werktätigen nahmen an der Eröffnungsfeier teil. Bei diesem Turnier, bei dem die Sportler aus verschiedenen Taekwondo-Mannschaften und der zentralen Sportschule antreten, werden die Spiele in Taekwondo und Go ausgetragen. Nach der Eröffnungsfeier gab es einen Musterauftritt der Taekwondo-Sportler.